Hallo und herzlich willkommen zum neuen Filmexe-Podcast. Wir haben uns hier wieder zu zweit zusammengefunden und zwar von der anderen Seite hört ihr den... Den John, hallo. Und heute werden wir reden, endlich, finally, nach... Ich glaube, wir haben das Thema schon viermal angeschnitten, mindestens, über Narcos... Staffel 2. Ist jetzt ja schon etwas länger fertig. Ich war schon etwas früher durch. Haben wahrscheinlich die meisten Leute mitbekommen, die diesen Podcast verfolgen. Und John hat die zweite Staffel jetzt aber auch schon etwas länger hinter sich. Und deswegen haben wir uns jetzt spontan dazu entschieden, einfach mal über Narcos Staffel 2 zu reden. Jo. Und ich dachte mir, wir starten das Ganze mal mit einer ganz simplen Frage. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, mit welcher Grundeinstellung du überhaupt an Narcos Season 2 rangegangen bist. Also sprich, was Narcos Season 1 bei dir einfach im Großen und Ganzen für einen Eindruck hinterlassen hat und wie gehypt du dann warst, mit der zweiten Staffel anzufangen. Weil ich glaube, wir haben ja auch noch nie so wirklich ein richtiges Fazit gegeben über die erste Staffel. Das kann man ruhig ganz kurz geben. Einfach nur im halt allgemein und dann wie gehypt du warst generell auf die zweite Staffel? Gehypt auf die zweite Staffel war ich eigentlich gar nicht. Staffel 1 hat sich ja immer mehr dramatisiert und zugespitzt. Ich versuche das nochmal so ungefähr zusammenzukriegen. Ich weiß ja ab Folge 7 oder so, wo er dann in sein eigenes Gefängnis gekommen ist und so weiter. So eine sehr dramatische Wendung genommen. Und da war es ja dann, ich glaube auch in Folge 7 war es so das erste Mal, wo er selbst die Fassung verloren hat und einen Typen so komplett blutig schlägt. Genau, mit dem Billard-Kö. Wo man gemerkt hat, man wusste zwar, was er für ein Typ ist und gleichzeitig hat die Serien aber ihn immer zentral als Protagonisten gehabt und das macht die Serie natürlich auch geschickt. Trotzdem hat man ja irgendwo mit ihm mitgefühlt. So ab Folge 7 ist es dann noch mal mehr gekippt, dass man gedacht hat, okay, also er ist ja wirklich die böse Seite, die Gegenseite teilweise. Auch wenn da die Grenzen des Öfteren verschwimmen, auch noch in Staffel 2. Wahrscheinlich einfach, weil es so eine Flut an Serien gab und so weiter. Und dann lag ja auch wieder, ich glaube, ziemlich genau ein Jahr dazwischen, ne? Bis Netflix dann die zweite Staffel rausgebracht hat. Ja, ich glaube schon. Wusste ich nicht so direkt, was ich von der zweiten Staffel erwarten soll. Ich wusste, okay, der hat sich jetzt mehr oder weniger so ein bisschen verbunkert, verbarrikadiert und war eigentlich überrascht über die Resonanz, die dann Staffel 2 wieder hervorgerufen hat, weil ich weiß noch, als damals Staffel 1 rauskam, haben ganz viele gesagt, oh, Narcos ist toll und so weiter, gibt's jetzt auf Netflix. Ging dann aber auch sehr schnell abgeebbt, der Hype um die Serie und war nicht so konstant und ich habe auch nicht im Vorfeld oder so gehört, demnächst geht der Narcos weiter und so, wie es bei anderen Serien so ist. Hab dann aber, als Staffel 2 dann losging, auch wieder oft gehört, Narcos Staffel 2 müsst ihr unbedingt schauen und so weiter. Und deswegen Erwartungshaltung war nicht sonderlich hoch, hat dem Ganzen aber nicht geschadet. Jo, und bei dir? Also, ich sehe das eigentlich ein bisschen anders, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß noch, als Narcos rauskam und es hieß, ihr müsst alle Narcos gucken, war bei mir eigentlich so, da hatte ich gar nicht so Interesse. Und dann habe ich angefangen und habe mich total durchgesuchtet und fand die erste Staffel grandios. Und habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, wenn es halt weitergeht. Und als es dann, also wo ich dir recht geben muss, ich glaube, also zumindest so habe ich es mitbekommen, es kam ziemlich plötzlich. Also es hieß nicht irgendwie in 3 Monaten kommt es raus und man hat darauf hingewartet, wie bei einem Game of Thrones oder sowas. Genau. Sondern es kam sehr, sehr plötzlich, es war auf einmal da. Aber wie du genau richtig gesagt hast, ging der Hype dann sehr schnell wieder hoch. Also von wegen, es hieß halt, Narcos ist wieder da. Aber nichtsdestotrotz war ich sehr gehypt für die zweite Staffel. Weil ich ich finde es immer so spannend, wenn man weiß, wie es endet. Verstehst du, was ich meine? Also das ist ja ganz große Filmkunst, eine ganz große Serienkunst. Wenn du, sagen wir, du machst ein Titanic, einen Film, der 3 Stunden dauert. Jeder Zuschauer weiß ab der ersten Minute des ganzen Films, wie es endet. Also du weißt, dieses Schiff wird untergehen, du weißt, so gut wie alle Menschen, die du jetzt siehst, werden alle sterben. Du weißt ganz genau, was passieren wird. Aber trotzdem ist der Film unfassbar gut und interessant. Und das ist ja krass. Also das muss man erstmal hinbekommen. Und genauso war es ja auch einfach für die Öffentlichkeit absolut klar, am Ende der zweiten Staffel stirbt Pablo Escobar. Man wusste, wie er stirbt, man wusste genau, was passiert. Und trotzdem war es unfassbar interessant, das zu gucken. Sowohl trotzdem als auch wahrscheinlich deswegen, weil das Ganze so einen dokumentarischen Charakter halt so oft auch bekommen hat, ne? Auch genau, schon in der ersten Staffel, weil dann irgendwelche echten, realen Aufnahmen gezeigt wurden und das Ganze dann so ein bisschen verschwimmen sollte. Ja, es wurde ja immer gemacht und das fand ich auch grandios, dass die es gemacht haben. Und ich kann jetzt nur mal so als Side-Note, bevor wir jetzt weitergehen, kann ich nur empfehlen, es gibt ein Buch. Das heißt, ich habe es hier zu stehen, ich weiß nicht gerade, wo ich es rumzuliegen habe. Das heißt, ich glaube, es heißt Killing Pablo Escobar. Und das ist der Weltbestseller quasi. Das beschreibt ganz genau, wie das damals ablief mit Pablo Escobar. Und wenn man sich das durchliest, dann merkt man halt wirklich, dass die Serie halt fast perfekt 1:1 ist. Also, dass wirklich so gut wie alles wirklich, wirklich war. Ist klar, es geschrieben, ist es geschrieben von einem der beiden amerikanischen, wie sagt man da, Ermittler? Ja. Ne? Ja, dem Blonden, ne? Und kann ich nur empfehlen, weil da merkt man noch mehr, wie viel Mühe sich die Serie gibt. Also natürlich wurden gewisse dramaturgische Sachen abgeändert, einfach zugunsten des Serienformates so, was ja auch vollkommen okay ist. Aber einfach sehr viele Fakten werden quasi da behalten. Was ich dich jetzt nochmal abschließend einfach nur bei der Frage jetzt fragen wollte, wäre, du warst schlichtweg nicht gehypt, weil es einfach nicht so groß angekündigt wurde. Also rein von der Qualität her wärst du schon gehypt gewesen. Ja. Ne? Also du hast die erste Staffel schon als so gut empfunden, dass du schon dich auf die zweite Staffel sehr gefreut hättest. Das war nur nicht so im Vordergrund. Definitiv, genau. Und dadurch, dass so eine Zeitspanne, wie eigentlich immer dazwischen liegt, habe nicht gefiebert auf die nächste Staffel. Aber ich habe mich sehr gefreut, als sie rauskam und wusste, jetzt ist wieder eine tolle Serie da, die man weiterschauen kann. Okay. Weil Narcos war schon, also auch so optisch, war eine der Serien, wo man gedacht hat, jetzt hat Netflix wirklich den Bogen raus und weiß, wie sie großartige Unterhaltung machen. Ja, alles klar. Dann würde ich jetzt mal ganz kurz nur so zusammenfassen, was in der zweiten Staffel passiert. Jeder, der diese zweite Staffel noch nicht geguckt hat und nicht gespoilert werden will, ich werde jetzt nicht ganz genau ins Detail eingehen, aber so einen groben Abriss werde ich machen. Aber wer die zweite Staffel von Narcos gesehen hat, weiß, wenn man einen groben Abriss macht, dann erzählt man im Prinzip eigentlich die zweite Staffel. Der sollte jetzt einfach mal ganz kurz weghören für 2 Minuten oder sowas und dann wieder einschalten oder jetzt wegklicken, wie auch immer. Es ist ja eigentlich, also Narcos Staffel 1 und 2 sind ja eigentlich so aufgebaut wie so ein klassischer Gangster-Rise-and-Fall-Epic. Ne? Also sprich, wenn man sich einen Scarface anguckt, bis zur Mitte des Films ist es der ganze Rise von Scarface. Er wird immer reicher, immer machtvoller, immer einflussreicher. Und die zweite Hälfte ist der Fall. Ne? Er verliert alles langsam, bis er stirbt. So, das ist ja jedes große Gangster-Epos. Das ist ein Scarface, das ist ein Pate. Beim Paten ist es einfach nur über 3 Filme quasi hinweg getragen. Und bei Narcos ist es halt über 2 Staffeln. Und du siehst halt den Rise von Pablo Escobar in der ersten Staffel und den Fall von Pablo Escobar in der zweiten. Was so wunderschön ist, weil beide Staffeln sich eigentlich so grundkrass unterscheiden von dem, was passiert und vom Aufbau her und so weiter und so fort, finde ich. Stimmt. Genau. Und am Ende von der ersten Staffel ist Pablo Escobar erfolgreich aus seinem selbstgebauten Gefängnis geflohen. Und beginnt quasi den offenen Krieg gegen das Land Kolumbien und alle Menschen, die gegen ihn stehen. Es werden neue Kartelle kommen auf die Karte, die sich jetzt in Abwesenheit von Pablo Escobar eigenständig gemacht haben und auch gegen Pablo Escobar rebellieren. Und die Schlinge zieht sich immer weiter zu für Pablo Escobar. Man sieht sehr viele Racheschläge von einem Kartell gegen das Kartell von Pablo gegen das Kartell von den Gegnern. Die Polizei kommt Pablo immer näher und so weiter. Man lernt sehr viel mehr von Pablo Escobar kennen als Figur, finde ich. Also ich finde, die zweite Staffel macht ihn nochmal sehr deutlich facettenreicher, vor allem so, was die Tiefe angeht. Endet letztendlich damit, wie ich schon am Anfang meinte, man kennt das Ende, dass sie Pablo Escobar tatsächlich wirklich finden und ihn auch erschießen und zur Strecke bringen, 1991, glaube ich. Genau, das ist eigentlich alles, was in Narcos Season 2 passiert. Und bevor wir da jetzt auf ein paar genaue Elemente eingehen, die ich noch exakt im Kopf habe und über die ich gerne reden wollen würde, würde ich dir jetzt erstmal gerne fragen, was war deine allgemeine, also was hältst du allgemein von Narcos Season 2, Nummer 1? Findest du Narcos Season 2 besser als Narcos Season 1? Frage Nummer 2. Und Frage Nummer 3, wirklich einfach mal, um einfach mal ein Statement zu setzen, so bitte eine Bewertung von 1 bis 10 für die zweite Staffel. Okay, was wie war gesagt, du musst jetzt hier nicht auf Details eingehen, sondern einfach wirklich nur, ne? Was war Frage 1? Frage 2 war, ob ich sie besser oder schlechter als Staffel 1 fand, ne? Und zuerst war so eine generelle Einschätzung von Staffel 2. Genau, wie fandest du Staffel 2? Ich fand Staffel 2, also ich versuch's mal so in Vergleich zu setzen zu Staffel 1. Ich hatte nicht so oft, wie sagt man, ich hatte nicht so oft den Drang, direkt nach einer Folge die nächste Folge zu schauen, wie in Staffel 1. Das kann, ja, woran mag das liegen? Vielleicht einfach, weil so bestimmte Elemente kannte man und in Staffel 1 waren die eher noch neu als in Staffel 2 und vielleicht da dann in Staffel 2 des Öfteren immer wieder so ein bisschen die Flucht und dann wieder das nächste Kartell und dann müssen sie wieder sich darum kümmern. Also irgendwie wurden die Abläufe bekannter. Vielleicht lag das mit daran, dass ich gedacht habe, oft nach einer Folge, okay, und die nächste schaue ich ein andermal. Und was ja eigentlich ganz nett ist, ist, dass sie nicht so sehr mit Cliffhangern arbeiten wie andere Serien. Das kann gut und schlecht sein. Ne? Ja. Und hier müssen sie es ja auch nicht, weil sie es ja in einem raushauen. Ein Stück. Ja. Ich fand tatsächlich die beiden, wie heißen die denn? Weißt du noch, wie die beiden? Die beiden Polizisten? Genau, heißen. Ich glaube, der eine heißt der Peña. Ja. Ist egal. Also die beiden spielen ihre Rolle gut und ich Deine Reise übrigens Murphy. Aber egal. Genau, daran ist überhaupt nichts auszusetzen, aber ich finde sie beide ein bisschen langweilig. Also Da komme ich nämlich gleich zu einem ganz großen Punkt. Aber geh mal jetzt nicht weiter darauf ein. Dazu komme ich gleich noch. Red einfach weiter. Okay, genau. Ansonsten, es wurden halt einige Charaktere auch dazu zu neu eingeführt, die so ein bisschen gebraucht haben, bis man gemerkt hat, okay, es sind jetzt auch wirklich Hauptcharaktere. Also man hat sich's dann gedacht, erste und zweite Folge, vor allem sein Kompagnon, der auch am Ende noch da ist. Aber man wusste nie so richtig, okay, wie wichtig ist diese Figur jetzt noch. Und dann hat es immer ein paar Folgen gedauert, bis man gemerkt hat, okay, die ist entscheidend irgendwie. Deswegen, es war so ein bisschen zäher, der Aufbau. Ansonsten hat sich's ja auch nach hinten hin zugespitzt und wurde dramatisch. Und ich fand's auch sehr schick, vor allem die letzte Folge oder die letzten beiden haben mir sehr gut gefallen. Ich glaube, in Staffel 1 waren noch öfter diese Rückblicke beziehungsweise diese Realaufnahmen zwischendrin. Das hatte noch ein bisschismehr so dokumentarischen Charakter. Und da die waren aber in Staffel 2 schon auch noch drin, ne? Ja, es gab's auch, ja. Auch am Ende mit der Auflösung und so. Ja. Mich hat Staffel 1 ein bisschen mehr gepackt als Staffel 2, um diesen Vergleich zu machen. Aber so allein optisch und das Schauspiel von, wie heißt da? Wagner Moura. Genau, war fantastisch, sowohl in Staffel 2 als auch in Staffel 1 schon. Und da wolltest du bestimmt auch noch genau drauf eingehen, weil du gesagt hast, das ist ja, kommt noch. Kommt das noch. Beste überhaupt. Kann ich eigentlich alles so auch unterschreiben. Und um eine Wertung zu geben. John, ganz kurzer Cut. Wir sind bei 14 Minuten 20. Hast du zufällig ein Fenster offen in deinem Zimmer? Ein Fenster offen? Nee. Ja. Nee, gar nichts? Nee. Okay. Ich habe irgendwie die ganze Zeit so ein dumpfes Rauschen gehört bei dir, was nach offenem Fenster geklungen hat. Okay, hier ist alles still. Also es kann höchstens, warte mal, ich nehme meinen Kopfhörer aus. Nee. Also ich höre zwar so ein leichtes Störgeräusch, aber das liegt dir, glaube ich, an meinen Kopfhörern. Okay, dann ist egal. Ist auch nicht so störend. Ich wollte nicht, dass es irgendwas ist. Nee, hier ist nichts weiter offen. Okay. Gut, Und um eine Wertung zu geben, finde ich ganz, ganz schwierig, weil woran soll man das bemessen? An anderen Serien, die momentan laufen. Aber ich würde so eine Naja, eine Wertung ist eine Wertung. Also, das kann Bewertung ist man eine schon abgeben. Wertung. Ja. Also ich gebe ja gerne auch mal eine 10, auch wenn ich andere Sachen noch besser finde als das. Ich gebe jetzt mal eine 8,5. Okay, ist dann eine Aussage. Alles klar. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ich teile da nicht ganz deine Meinung. Ich finde fast, dass die zweite Staffel noch besser war als die erste, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch das, was du hattest, ne? Also sprich, nicht immer gleich die nächste Folge gucken und so weiter. Das Gefühl hatte ich auch. Aber ich habe da eine Theorie, woran das lag. Und zwar, da kommen wir jetzt in die erste ganz große Diskussion. Ist Wagner Moura, der Pablo Escobar spielt, ist er der Protagonist oder ist er der Antagonist von dieser Serie? Er ist ganz klar der Protagonist, Genau, zumindest die genau. Und meiste Zeit. genau. Und ich würde fast sagen, die ganze Zeit ist er der Protagonist. Also er ist Ja. eigentlich, also selbst, es ist ja begnadet, wenn man das schafft. Und das hat die Serie bei mir zumindest halt irgendwie geschafft, dass. Und die Frage stelle ich dir jetzt: Hast du irgendwann einmal, ich meine, eigentlich wollte man doch, dass Pablo entkommt. Jedes Mal, oder? Also man wollte doch Klar. nie, man saß doch nie da und dachte, oh ja, hoffentlich schnappen sie den jetzt. Nee, also man war doch die gesamte Serie lang immer auf der Seite von Pablo Escobar. Klar, und damit spielen die ja auch in vielen Serien mittlerweile. Ja, Ich und meine, das ist, in und Breaking Bad zum Beispiel hat man auch jetzt Walter oder teilweise auch Jesse, wobei der ja immer andere Motive noch hatte, hat man ja auch mal gehofft, dass sie irgendwie davon kommen, obwohl man wusste, die haben mittlerweile so viel Scheiße gebaut oder auch teilweise Leute auf dem Gewissen, dass es gar nicht mehr Ja, gerechtfertigt ist. Aber klar, aber ich find, es ist in Narcos noch viel, viel, viel, viel krasser, weil halt Pablo Escobar wirklich nichts, also natürlich zu seiner Familie, aber sonst er wirklich nur Schlimmes tut so. Und also die Ausmaße sind ja krass. Also Walter White in Breaking Bad hat nie ein Flugzeug mit 100 mit 100 unschuldigen Leuten einfach in die Luft gesprengt. Das ist so, also er ist ja wirklich vollkommen drüber in dieser Serie, aber trotzdem bist du ja die ganze Zeit für ihn. Und wenn er entkommt, freust du dich, dass sie ihn nicht bekommen haben. Und das ist, finde ich, eine ganz, ganz große Kunst, dass man es schafft, den Bösewicht zu dem Held zu machen, quasi. Und das haben sie, hast du schon mal Heat gesehen? Den alten Actionfilm mit Al Pacino und Robert De Niro? Ich glaube nicht. Das ist so, also die Leute, die es jetzt zuhören und den Film kennen, werden verstehen, was ich meine. Robert De Niro ist halt einfach ein Verbrecher und also auf dem Zettel so. Also was anderes ist er nicht. Er räumt einfach Banken aus und ist ein brutaler Dieb. Und Al Pacino ist ein unfassbar guter, erfolgreicher Polizist, der aber nicht so nett rüberkommt und rootest die ganze Zeit für Robert De Niro. Alles andere ist dir egal. Obwohl Al Pacino der Polizist ist und Robert De Niro der schlimme Schwerverbrecher. Und das haben sie halt, finde ich, bei dieser gesamten Serie komplett hinbekommen. Und jetzt komme ich zurück zu meiner Theorie. Und zwar nämlich, ich glaube, dass ich bei der zweiten Staffel immer mal längere Pausen hatte zwischen Folge und Folge, weil ich einfach nicht sehen wollte, wie Pablo Escobar langsam fällt. So, Das das, kann auch also, sein, ja. es hat mir einfach. Es war unglaublich gut gemacht, aber es hat mir wehgetan, das anzugucken, wie Pablo Escobar quasi untergeht. Und deswegen, glaube ich, habe ich persönlich die Folgen immer ein bisschen rausgezögert. Um die Weil, Flucht auch noch ein bisschen hinauszuzögern und ein bisschen zu genau, verlängern. genau, genau, weil ich wusste ja, dass es passiert und ich wusste, ich muss das zu Ende gucken, so, weil alles, was ich anfange zu gucken, muss ich auch zu Ende gucken. Aber es tat mir schwer, das quasi mir anzugucken. Ja, das hängt dann auch einfach mit der Person und dem, was drumherum ist, aufgebaut ist, zusammen, wenn man dieses Imperium dann fallen sieht, natürlich, ne? Also wenn etwas Ja, fällt genau. oder niedergerissen wird und Ja. das spielt zu 80% irgendwie in den Räumen oder in den Hallen von ihm und das wird dann niedergerissen, dann ist es klar, dass man da irgendwie eine Verbindung zu aufbaut. Gleichzeitig ist es dann immer noch in. Am Ende ist es dann so, wenn es dann zum Showdown kommt und man weiß, wie es endet und so, dass man gleichzeitig weiß oder denkt, okay, das ist so auch eine so eine Gerechtigkeit, ne, die dann irgendwo dahinter steckt, ja. Aber genau, das war vielleicht auch der Fehler, einfach, dass die anderen Charaktere, also in dem Fall die beiden Polizisten. Ich komme dazu jetzt. Nicht so aufgebaut, nicht so aufgebaut waren, dass man zu denen irgendwie eine Verbindung hatte. Also es gab zwar zu dem einen Polizisten da so ein bisschen die Geschichte mit seiner Familie, die dann wegreist, weil sie Angst hat und so weiter. Was ja eigentlich sehr, sehr interessant ist, ne? Weil der ist ja im Prinzip der Hauptdarsteller der Serie. Genau. Also Steve Murphy ist im Prinzip der Hauptdarsteller von der Serie und keiner sieht ihn als Hauptdarsteller, weil für uns ist Pablo Escobar. Er ist ja auch der Erzähler zwischendrin. Eben, aber genau. Ja, genau. Und bei dem anderen, bei dem Peña, schon noch ein bisschen mehr, weil der wurde dann so ein bisschen vielschichtiger, weil er dann auch versucht, so doppeltes Spiel zu spielen, weil er merkt, okay, das muss gemacht werden und so weiter. Und dann gibt es ja auch noch diesen, da fand ich das schon fast noch besser gelungen, der dann eingesetzt wird als Leiter der Spezialeinheit. Mhm. Wo der Präsident ihm droht, wenn nicht, dann wird dein Sohn quasi ganz vorne in die Einsätze geschickt. Mhm. Bei dem hat das ganz gut geklappt, fand ich. Ja. Was ich nämlich die ganze Zeit jetzt sagen wollte, nochmal zurückzukommen auf den Schauspieler von Steve Murphy und Javier Peña, die heißen übrigens Boyd Holbrook und Pedro Pascal, glaube ich. Genau. Findest du, dass die Figur des Pablo Escobar und das mit einhandgehende Schauspiel von dem Wagner Moura als Pablo Escobar einfach so faszinierend sind und so drüber und so gut, dass quasi die anderen Figuren mehr oder weniger, dass ihnen nichts übrig bleibt, als in diesem Schatten zu bleiben? Zumindest in dieser Serie, weil so kam es mir nämlich immer vor. Und das ist auch ein Kritikpunkt, den ich äußern würde. Das ist unglaublich dumme und behinderte Kritik, weil das ist quasi Kritik, oh, ihr habt ihn so gut gemacht, dass das andere schlecht ist. Aber ne, versteh mich nicht falsch, in Breaking Bad, ich würde Bryan Cranstons Performance als Walter White so auf die gleiche Stufe stellen wie die von Wagner Moura als Pablo Escobar. Und trotzdem gab es ja in Breaking Bad Figuren wie Jesse und wie Skyler und so weiter und so fort, die ja trotzdem die halt wichtig waren und schon auf einem gleichen Niveau wichtig waren, so ungefähr. Und die dich auch genauso, also Jesse zumindest auf jeden Fall, der dich genauso beeinflusst hat beim Zugucken wie jetzt Bryan Cranston als Walter White. Und ich finde halt, dass einfach jeder in dieser Serie gegen Wagner Moura als Pablo Escobar einfach abstinkt. Jeder. Ja, vielleicht hätten sie sich dann da bei den anderen Figuren ein bisschen mehr Freiheiten rausnehmen sollen, um das Ganze ein bisschen auszuschmücken. So ein bisschen vielschichtiger zu machen, die Charaktere. Weil es ist halt wirklich so, also als ich die Serie geguckt habe, dachte ich die ganze Zeit nur, alles klar, bitte schneid wieder zurück zu Pablo. Bitte schneid wieder zurück zu Pablo. Dann warst du wieder halt bei Pablo und dachtest du, yes, zurück bei Pablo Escobar. Und für 5 bis 6 Minuten Pablo Escobar, irgendwo anders hin. Oh, ich habe keinen Bock da jetzt wieder zu sein. Schneid wieder zurück zu Pablo Escobar. Und so ist das alles, die ganze Serie, weil es so auf ihn fixiert ist. Und das wäre echt mal interessant zu wissen, also ob man quasi sagen kann, sie haben die Figur so gut gemacht, dass sie sich quasi selbst eine Falle damit gestellt haben, mehr oder weniger. Weil sie es nicht geschafft haben, mehr als eine Figur auf dieses Level zu heben. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ja. Also unterschreibst du so? Unterschreibe ich so, genau. Ich bin gerade nochmal im Kopf, alle anderen Charaktere, die jetzt so dazugekommen sind und auch die geblieben sind, bin ich nochmal durchgegangen. Ich meine, sie haben es ja hier und da schon versucht, aber es ist halt einfach nicht geglückt. Also die hatten ja alle Beweggründe und so weiter. Und in dem Fall haben wir die beiden Polizisten angesprochen. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es was gebracht hätte, wenn die mehr Zeit bekommen hätten. Es ist schwierig, woran es da gescheitert ist. Den Präsidenten zum Beispiel, den fand ich noch mit am besten. Also dessen Motive und Handlung konnte man noch gut nachvollziehen und den habe ich auch gerne gesehen. Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht waren die Polizisten auch nur nicht gut gewählt. Naja, ich würde nicht sagen, dass sie nicht gut gewählt waren. Ich würde einfach sagen, die Figuren, also ich würde einfach sagen, es ist unglaublich schwer, eine Figur zu finden, die faszinierender ist als Pablo Escobar. Ja. Also ich meine, Verstehst du, wenn du ein Drogenlord hast wie Pablo Escobar, der alle Regeln der Norm bricht, wo alles übertrieben ist, der dann aber gleichzeitig ein liebender, ganz liebherziger Mensch irgendwie trotzdem noch ist. Wie willst du da einen Polizisten nehmen und den so interessant machen? Das ist ja eine Aufgabe, an der zerbrichst du. So, also das ist, wie willst du das machen? Das ist so. Es hätte ja dann im Umkehrschluss auch dazu führen können, dass man mit Pablo Escobar dann weniger Berührungspunkte hat und die Serie dadurch wieder verliert und es sich nur verschiebt. Also. Ja, eben, also das hätte auf gar keinen Fall funktioniert. Also, ne, also Pablo Escobar weniger interessant zu machen, damit das abgeglichen ist, ist komplett dumm. Das ist so, also nee, wenn du so einen unglaublichen Charakter hast mit so einem super besetzten Schauspieler, dann mach es natürlich so gut, wie es irgendwie geht. Ne? Ja. Aber seid ihr halt dessen bewusst, dass da durchaus auch irgendwie eine Falle du dir selbst mitbauen kannst. Weil das, ja, wie wollen sie das auch machen? Das macht natürlich die Frage, die sich daran anschließt, nach Staffel 3 umso spannender. Genau, die wollte ich jetzt nämlich stellen. Und zwar, ja. Es ist sehr lustig, du siehst voraus, was meine nächsten Fragen sind. Ja. Wir wissen ja bereits, es wird eine dritte Staffel geben. Es wurde von Netflix auch bereits angekündigt, klar, sowas können sie immer noch canceln, dass eine vierte Staffel kommt. So, das heißt, mit Pablo Escobar endet diese Serie nicht. Gesundheit. Entschuldigung. Danke. Nochmal Gesundheit. Danke. Und das riesengroße Fragezeichen, das sich mir stellt, ist, wer soll in diese Fußstapfen treten? Ganz, ganz ehrlich. Also das ist so, das ist eine so undankbare Aufgabe. Vor allem wissen wir ja schon, wer in die Fußstapfen tritt, weil diese Figuren wurden ja bereits eingeführt in dieser Staffel jetzt. Ja, meinst du? Die wurden alle eingeführt? Die Charaktere? Na, vielleicht jetzt nicht alle, aber schon ein sehr, sehr großer Teil. Okay, ich glaube, dass sie da noch wichtige andere Personen dazu holen und ins Boot holen. Ja, klar, da kommen noch welche, aber wir kennen schon sehr viele Drug Lords, die jetzt auf jeden Fall, um die es gehen wird in den nächsten Staffeln. Und ja. Wer von denen hat auch nur ansatzweise das Charisma. Entschuldigung. Bist du irgendwie krank? Nö, ich weiß nicht. Jo. Gar keiner. Deswegen werden sie auch jemand anderen noch ins Boot holen. Die werden das bestimmt nicht nur an diesen Charakteren, die wir da jetzt kennen, aufhängen. Das glaube ich nicht. Also weder an diesem, von dem anderen Kartell, als auch die Frau, die sie da mehr oder weniger vertrieben haben. Ja. Ich habe die ganzen Namen nicht mehr im Kopf. Die Frau heißt Hermiel da, glaube ich. Ja, und die, auf deren Hochzeit da die Bombe hochgegangen ist. Ja. Also, da kommen auf jeden Fall noch andere wichtige Leute dazu. Bin ich mir sicher. Und vielleicht machen sie es in dem Fall tatsächlich dann auch mehr aus der Sicht irgendwie der Ermittler oder so. Weil da holen sie sich ja dann vielleicht auch andere dazu. Müsste man jetzt mal ein bisschen in der Geschichte in Anführungszeichen stöbern. Und bei der Serie wird es wie bei sonst fast keiner interessant, sobald herauszusehen, wer dazugenommen wird, ne, in den Cast, wenn das dann irgendwann herauskommt. Ich weiß gar nicht bei Netflix-Serien, wie das so ist, bei den Eigenproduktionen. Ich habe immer das Gefühl, man erfährt vorab relativ wenig davon. Findest du auch, dass man davon weniger erfährt oder ist da die Aufmerksamkeit nicht so groß? Ja, da erfährt man weniger von, definitiv. Die halten vor allem ist es ja auch, also sie kommen immer sehr, sehr spät auch mit Infos erst vor. Also es ist ja wirklich echt immer so, dass schon die Serien schon sehr, sehr nah dann da sind. Ja. Und dann werden erst Poster aufgehangen, dann kommt hier und da mal ein Clip vielleicht, dann heißt es da mal auf der Facebook-Seite, hey, in 2 Wochen ist es übrigens da. Also genauso wie bei Bloodline Season 2 oder sowas. Also wenn genau. Immer irgendwas länger gemacht wird, es ist ein sehr, sehr kurzer Rahmen, wo sie Promo machen. Für das oder Ganze. Stranger Things, habe ich keine Werbung für mitbekommen. War einfach plötzlich da. War einfach plötzlich da und jeder hat drüber geredet und es war die beste Werbung. Einfach bei denen auf die Startseite packen, naja, funktioniert, klar, weil die Leute navigieren da sowieso hin. Brauchen sie wahrscheinlich sonst auch gar nicht. Aber finde ich interessant, dass es so klappt. Ja. Für andere Serien machen sie ja tatsächlich Werbung. Also Better Call Saul oder Orange is the New Black sieht man manchmal noch einen Monat später oder wenn es gerade läuft, irgendwo an der Bushaltestelle auf großen Plakaten. Aber ja, aber ist Better Call Saul eine Netflix-Serie? Jetzt habe ich dich nicht richtig verstanden, bitte. Better Call Saul ist keine Netflix-Serie. Ja, okay. Gut, von. Und Orange is the New Black ist auch keine Netflix-Serie. Okay, aber die laufen auf Netflix und unten steht zumindest mal Netflix. Okay, ich weiß nicht, wer die Werbung dann. Okay, dann liegt es daran. Also vielleicht irre ich mich jetzt, aber Better Call Saul ist auf jeden Fall AMC. Du hast recht, das sind keine, komplett von oder keine von Netflix produzierten eigenen Serien. Also wo sie sehr viel Werbung machen, ist House of Cards. Da machen sie wirklich Werbung. Ja, stimmt. Und das ist ja das Flaggschiff von Netflix quasi. Dagegen kann man, denke ich, nichts sagen. Aber wieder zurück zum Narcos-Thema. Genau, was du vorhin auch schon angeschnitten hast, muss, finde ich, einfach mal jetzt geredet werden. Haben wir, glaube ich, auch schon in Podcasts, die vergangen sind, schon mal getan. Die Performance von Wagner Moura als Pablo Escobar. Ist meiner Meinung nach sollte mit Preisen versehen werden. Also, ich bin ganz ehrlich, ja, wir haben über Mr. Robot Season 2 geredet, ja, der Rami Malek ist meiner Meinung nach auch ein Contender, auf jeden Fall, aber ich finde immer noch, dass Wagner Moura als einfach als Ganzes so überragend war, ich sehe eigentlich nicht, dass jemand anders ihm das irgendwie streitig macht. Um ehrlich zu sein, klar, ist dann auch wieder eine Frage, ob man einen Preis vergibt an jemanden, der den erfolgreichsten Drogenlord aller Zeiten gespielt hat, der ein Mörder in fünfstelliger Zahl war. Vielleicht stellen sich dann die ganzen Gremien wieder ein bisschen schräg, was das angeht. Aber ich meiner Meinung nach denke eigentlich, dass er das verdient hätte und fand auch, dass das Spiel von Wagner Moura in jeder Hinsicht, sei es Season 1, sei es Season 2, wann auch immer, ist das Highlight dieser Serie. Ja, so, das stimmt. Mit Abstand. Ja. Ja, auch, ja, genau. Ich glaube, da haben wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet. Ich meine, er zeigt ja gar nicht so oft Gefühlsregungen in dieser Serie. Also er ist ja meist sehr nachdenklich oder verbissen. Das heißt, so in der Regel sind seine Mundwinkel runtergezogen. Das muss man aber auch erstmal hinkriegen, die Mundwinkel so weit runterzuziehen. Ja, habe ich dann manchmal gedacht, ist es ein bisschen viel vielleicht? Und es sind schon so bestimmte Bewegungsabläufe und so, die halt sich da durchziehen, ne? Also die Art, wie er gemütlich schlendert und manchmal so ein bisschen so wohlwollend nickt und so ein bisschen so ein Lächeln ihm über die Lippen kommt. Mhm. Aber es sind jetzt keine irgendwie Gefühlsausbrüche und auch so richtig, naja doch, natürlich, er wird wütend und so und rastet aus und in den letzten zwei Folgen auch nochmal verstärkt. Ja. Ja, ja. Also ich würde mal sagen, da im Rahmen der Möglichkeit, was die Figur liefert, hat er abgeliefert. Also das hätte man wahrscheinlich nicht besser machen können. Ich kenne außer jetzt so den Aufnahmen, die auch zwischendrin mal gezeigt wurden, kenne ich auch nicht so viele echte Aufnahmen von Pablo Escobar. Das heißt, er hat ihn vielleicht sogar ausdrucksstärker dargestellt, gemimt, als er jetzt in echt gewesen wäre. Das kann man so nicht beurteilen. Müsste man sehen, noch mal ein bisschen mehr die Person dahinter. Also, ja, haben wir schon oft genug so festgehalten, Wagner Moura und Pablo Escobar trägt die Serie komplett und das wird es umso spannender und interessanter machen, wie es ohne ihn weitergehen soll. Genau. Glaubst du, dass so viele Leute so kritisch jetzt an die dritte Staffel rangehen werden, dass das fast schon quasi einfach eine nicht zu lösende Aufgabe ist, mehr oder weniger? Kritisch glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, erste und zweite Staffel haben komplett überzeugt und Okay, nicht kritisch, skeptisch. So. Skeptisch. Ja, nee, vielleicht, ich würde auch nicht sagen skeptisch, sondern interessiert und einfach neugierig darauf, wie das weitergehen soll. Glaubst du nicht, dass da eine Menge Leute sitzen werden und sagen werden, wie soll das denn funktionieren? Na jetzt überzeugt mich mal. Genau, das glaube ich schon. Aber das kann natürlich auch gute Werbung sein. Also es könnte auch sein, dass wenn jetzt die dritte Staffel und dann wieder mit Pablo Escobar und wieder Flucht und so weiter, dass die Leute dann eher sich denken, ja, okay, brauche ich jetzt nicht oder erstmal gucken, ob sich da nicht was Neues entwickelt und warum schaue ich mir das ein drittes Mal an. Ich glaube, dass wenn sie es geschickt machen, dass die Leute dann eher bereit sind, da eine dritte Staffel zu schauen. Und dann muss man jetzt schauen, haben sie ja, man kann sagen, vielleicht zwei Wege, die sie gehen, zwei Möglichkeiten. Entweder sie dezentralisieren das Ganze von einer Hauptperson, sodass sie wirklich das Ganze mehr, man kann nicht sagen episodenhaft, aber auffächern. Auffächern, genau, so auf verschiedene Kartelle und mehr aus der Sicht, sodass man mehr interessante Charaktere hat, aber keinen ganz starken in der Mitte. Oder sie suchen sich einen neuen. Da glaube ich aber, wenn sie das zweite machen sollten, dass sie wieder einen Hauptcharakter etablieren, um den sich das Ganze dreht, dann wird es keiner von den bisher Vorgestellten. Oder der muss nochmal einen kompletten Wandel durchmachen und sich verändern. Und da wäre es dann interessant, da muss man sich nochmal ein bisschen die Geschichte anschauen, welchen Charakter sie sich da jetzt rauspicken und wo sich das Ganze hin verlagert. Es kann sich auch ein bisschen verschieben innerhalb der Länder. Ne? Also es kann ja auch sein, dass sie sagen, okay, wir gehen jetzt von Kolumbien ein bisschen weg. Ja, wie auch immer, mehr hin nach Mittelamerika oder wie auch immer. Ja. Kann ich mir alles gut vorstellen. Kann auch sein, dass sie das Ganze ein bisschen internationaler aufziehen oder so. Ja, kann natürlich sein. Als abschließende letzte Frage, würde ich dich jetzt nochmal gerne fragen, was wünschst du dir denn mehr, in welche Richtung es jetzt gehen soll? Also würdest du lieber sehen, dass man sich mehr auf die Polizei tatsächlich konzentriert? Würdest du es lieber haben, dass eine große neue Hauptfigur quasi reinkommt? Würdest du es lieber wollen, dass, wie jetzt gerade von dir erwähnt, es um mehrere Kartelle gleichzeitig geht? Worüber würdest du dich am meisten freuen, welchen Weg sie gehen? Also ich sehe bei beiden Möglichkeiten Schwierigkeiten. Erstmal, wenn sie einen neuen Charakter etablieren, dann wird er immer gemessen werden, irgendwie so ein bisschen an Pablo Escobar. Und sowohl wird der Schauspieler immer das Gefühl haben, er muss jetzt besonders abliefern und so weiter. Und es wird wahrscheinlich schwierig und die Leute werden da argwöhnischer drauf schauen, ob das funktioniert und wer ist das jetzt? Weil Pablo Escobar ist vom Namen her einfach, hat ein Standing quasi, ne? Kann schwierig werden, kann aber auch, wenn sie den richtigen finden, kann es natürlich glücken. Zweite Variante finde ich vielleicht sogar interessanter, dass man es ein bisschen auffächert, aber nicht mit denen, die sie bis jetzt haben. Also wenn jetzt nochmal drei Kartelle dazukommen und die sind ähnlich interessant wie die, die es bisher gibt, in der zweiten Staffel zum Beispiel, so. Dann finde ich es nicht gut, weil es braucht schon irgendwie ein paar Leute, die auch facettenreicher dargestellt werden und mit mehr Hintergrund. Aber das werden sie auch machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es so machen, dass sie nur so kurz anschneiden, okay, wer ist diese Person und so weiter. Und sie nehmen sich mindestens eine Person, deren Geschichte und Hintergrund beleuchtet wird. Vielleicht machen sie es mit ein paar mehreren und nicht ganz so ausführlich wie bei Pablo Escobar. Das finde ich ganz gut, aber auch nicht zu viele. Also zu sehr stückeln fände ich nicht gut. Ja. Naja, das ist doch auf jeden Fall eine Aussage. Ich hatte mich letztens, jetzt nochmal um meine Meinung dazu abzugeben quasi, ich hatte mich letztens nochmal unterhalten mit jemandem und der meinte, dass nicht Pablo Escobar die Hauptfigur ist von Narcos, dass nicht der Steve Murphy die Hauptfigur ist von Pablo Escobar, von der Serie, obwohl er der Erzähler ist, sondern dass der Hauptdarsteller dieser Serie Kolumbien ist. Ja. Und dass es quasi eigentlich ein Porträt ist dieses Landes und das was anderes diese Serie nicht will. Und ich finde diese Aussage eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Und ich denke mal, dass sie diesen Weg auch weiterhin gehen werden. So, und deswegen denke ich, sie werden das mit diesem Auffächern machen. Wahrscheinlich wird es da große Köpfe geben, ist klar, ne? So gewisse Anführer, aber es wird nicht diese unglaubliche Fokussierung haben wie bei Staffel 1 bis 2 auf Pablo Escobar. Also ich glaube, das werden sie ein bisschen aufsplitten. Mhm. So mehr oder weniger. Also das ist meine Vermutung. Ich als abschließendes Wort freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht. Ich finde es schade, dass Pablo Escobar nicht mit dabei ist. So. Vielleicht können sie ja ihn ja in Rückblenden einbauen, das wäre doch was. Also, verstehst du, also die Person, die nach Pablo Escobar groß werden, hatten bestimmt mal mit ihm zu tun, während er noch geruled hat, dieses gesamte Business. Also es wäre ja durchaus möglich, wenn man in der Geschichte, wenn sie neue Figuren etablieren, wie du meintest ja, sie werden deiner Meinung nach auf jeden Fall noch neue große Figuren einbringen. Hm. Und man zeigt in Rückblenden, wie sie groß geworden sind und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass man da Pablo Escobar irgendwie noch, ne, doppelt da irgendwie sehen wird in Rückblenden. Das kann natürlich auch gut sein, ja. Mhm. Was dem Zuschauer dann natürlich auch dieses Gefühl gibt, dass Pablo Escobar zwar nicht mehr da ist, sich aber irgendwie alles doch an ihm langhangelt. Mhm. Und ne, alles, was er getan hat, dass er, wenn es halt wirklich ein Porträt von Kolumbien ist, dass er für dieses Porträt gesorgt hat und dass alles, was dieses Porträt auch weiterhin formt in den Jahren nach ihm, letztendlich durch seine Unterstützung und seinen Support und seine Taten auch nach seinem Tod wächst. So, also so kann ich mir es vorstellen. So hoffe ich es vielleicht sogar ein bisschen. Aber ja, so viel zu Narcos. Genau. Und jetzt wollte ich tatsächlich anschließend nochmal kurz fragen, ob wir haben es die letzten Mal immer nicht gemacht, ob wir nochmal ganz kurz... Hm? Genau. Genau, ja, ja, ja. Kinostart, ja. Beziehungsweise was gerade läuft, weil das haben wir in letzter Zeit, wie gesagt, ausgelassen. Und deswegen, weil du es gestern schon irgendwie im Gruppenchat geschrieben hast und ich den Film noch nicht gesehen habe, kannst du anhand weniger Sätze und ohne zu viel zu verraten oder am besten ohne etwas zu verraten, nochmal deine Einschätzung zu Fantastic Beasts and Where to Find Them geben und warum er dich nicht überzeugt hat. Weil ich habe von Erwartungshaltung, ich habe auch gedacht, oh je, es kann gut sein, dass der mich nicht kriegt. Und wenn du das jetzt auch schon so schreibst, dann bin ich mal gespannt, ob sich das mit meiner Erwartung deckt, woran es liegen könnte, und genau, gib mal deine Einschätzung aus. Man muss von vornherein sagen, ich bin nicht der größte Potter-Fan. So, also ich habe alles gesehen mehrmals, aber ich bin nicht der größte Potter-Fan. Fantastic Beasts ist meiner Meinung nach kein grotesk schlechter Film. Das wäre übertrieben. Er gehört aber nicht zu den besten Potter-Filmen. Also aus dem Potter-Universum. So auf gar keinen Fall, meiner Meinung nach. Aber würdest du ihn über bestimmte Harry Potter-Teile stellen? Ja, ganz klar. Okay, ganz aber klar. Das ist ja schon mal ganz interessant. Also ein paar Harry Potter-Teile, finde ich, sind doch einfach komplett Ausfälle. Aber also ich hab heute eine Rangliste gemacht gehabt, die kann ich jetzt mal ganz schnell wiedergeben. Und zwar aus meiner Sicht ist Harry Potter 3 auf Platz 1. Mhm. Harry Potter 8, also der letzte Film, ist mit Harry Potter 4 auf Platz 2. Ja, auf Platz 3 ist für mich Harry Potter 7 halt. Auf Platz 4 wäre Fantastic Beasts auf einem Level mit Harry Potter 5. Dann kommt ein Platz darunter Die Kammer des Schreckens, ein Platz darunter Stein der Weisen und als absolutes Schlusslicht Der Halbblutprinz. Okay, darf ich dazu ganz kurz was sagen? Ja. Finde ich interessant, die Liste. Ich finde sie auch sehr gut, die Liste. Gut, bei mir ist so ein bisschen Nostalgiefaktor, Teil 1 und Teil 2, okay, die würden sich vielleicht ein bisschen höher bei mir einreihen. Teil 2 wäre, glaube ich, eigentlich ein Platz tiefer, aber der Basilisk, der reißt raus. Ja, ja. aber ich finde es interessant, dass du Platz 3 auf den ersten Platz willst. Hätte ich früher nicht gemacht, aber kann ich irgendwo nachvollziehen und finde ich eigentlich auch so, vielleicht zurückblickend. Film Film Nummer 6, was habe ich vorher gesagt? Ich habe nicht Film gesagt. Film Nummer 6 fand ich auch sehr schwach, also kann ich nachvollziehen, dass du den weiter unten also die, Platz. Das ist ja wirklich, also Platz 6 ist ja wirklich 2 Stunden lang Pubertätsliebe. Ja. Und dann ist 10 Minuten Action, da ist der Film vorbei. Das ist wirklich die größte Schundtat, die im Harry Potter-Universum jemals gemacht wurde. Harry genau. Potter 6 ist so ein Dreck. Genau, das also den hast du auf den letzten Platz gewählt, ne? Genau, ja. Genau, ja, würde ich auch so machen. Bei Platz 7, also, oder 7-1, den fand ich auch ziemlich langweilig. Ich habe den nicht mal im Kino gesehen. Das heißt, der würde bei mir noch ein bisschen weiter unten landen. Ja, bei mir ist er quasi so weit oben und auch mit 7.2 und Harry Potter 3 so weit oben, weil ja. Es wird endlich düster. So, ja. Ne? Es wird endlich ernst, endlich mal. Also Harry Potter ist mir einfach ganz lange viel zu hell. Und die ganzen Filme, die ich jetzt oben platziert habe, wie ein 3, wo mit den Werwölfen und da wird mal ein Bein gebrochen und so. Und der letzte Teil, viele, viele sterben. Und Harry Potter 4, der Feuerkelch auch, der Feuerkelch auch, da wird ein Arm abgeschnitten, Voldemort ist wieder da, Cedric Diggory wird getötet. Der ist so. Ziemlich düster, ja. Da geht's endlich mal ab und in 7.1 ist es ja auch schon sehr, sehr, sehr düster und da fehlt der Humor, den Harry Potter irgendwie immer ein bisschen hat, der mich immer so ein bisschen aufregt, weil er einfach nicht gut ist, finde ich irgendwie. Er fühlt sich fremd an in dem Augenblick. Der fehlt da halt und deswegen mag ich die sehr weit oben. Fantastic Beasts hat auch seine düsteren Augenblicke, aber dann unglaublich viel Liebesquatsch, wo ich wirklich sagen muss, was soll das? Ich finde, der Film hat so viel verschenktes Potenzial. Okay. Also ich, als ich die Trailer gesehen habe, war ich wirklich gehypt. Und wie ich schon meinte, Harry Potter ist jetzt nicht das Größte für mich. Und ich habe mich selbst gewundert, weil ich dachte, wow, amerikanische Zauberwelt, du kannst alles neu machen. Du kannst neue Regeln reinbringen. Du kannst das ganze Universum aufbauen. Also was sind das denn für geile Möglichkeiten? Genau, so, und das kannst du auch verknüpfen mit der normalen Welt und wie das Ganze so ineinander greift. Und also sie machen das schon, ne? Also sie gehen das schon an so. Ein paar Sachen sagen sie da auch wirklich, also das ist jetzt kein großer, wirklich überhaupt kein großer Spoiler, das kann ich ruhig sagen. Zum Beispiel Muggel, also Menschen heißen nur in Europa Muggel und in den USA werden sie No-Matchs genannt, zum Beispiel. Das ist so eine Sache, so zum Beispiel. Wo gleich am Anfang sagen so, ja, was haben sie mit dem No-Match gemacht? Und er sagt, was ist No-Match? Und sie sagt, ja, das ist unser Begriff für Muggel. So, also, verstehst du? Da probieren sie das ja schon irgendwie reinzubringen. Und sie sagen auch mehrmals so, dass andere Gesetze herrschen in den USA, was Zaubern und so weiter angeht. Aber ich finde, die Möglichkeiten waren unendlich. Und sie haben da so 2 Löffel rausgenommen, quasi. Aus diesem riesigen Topf, den sie hätten benutzen können. Was ich blöd fand, ich bin nicht der größte Fan von Eddie Redmayne, aber macht seine Sache schon gut. Aber, also ich weiß nicht, also Eddie Redmayne spielt ja immer diesen so Social Awkward Typen. Ja, genau. Und den spielt er da halt auch. Und bei einem 2-Stunden-10-Minuten-Film geht mir das auf den Sack. Das tut mir unglaublich leid, aber wenn ich mir das 2 Stunden 10 Minuten anhöre und er wieder eine komische Pause setzt, irgendwie bevor er meine Antwort gibt, denke ich, meine Güte. Also er passt schon rein, kann man nicht sagen. Aber das war nämlich auch meine Befürchtung, die ich hatte. Er nervt mich schon ab und zu. Und also Charakter kann ich nicht so viel anfangen. Und Und der absolut größte Punkt, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, war, wie kann man einen Colin Farrell nur so vor die Hunde werfen? Okay. Wirklich, ich kann es nicht begreifen. Ich finde, Colin Farrell ist so eine geile Sau. Also der ist einfach cool. Colin Farrell ist einfach cool. Da kann mir jeder sagen, was er will. Wenn Colin Farrell dasteht mit dieser 20er-Friese und in diesem Anzug, dann ist das einfach die coolste Sau der Welt. Und ich habe mir so viel erhofft von ihm. Und versteh mich nicht falsch, er macht seine Sache gut. Dieser Film tut ihm einfach nur nicht gut, weil dieser Film auf Colin Farrells Rolle mehr oder weniger scheißt, obwohl ich sag nicht, wer er ist, aber quasi das ist, also die Figur, die Colin Farrell ist. Wahrscheinlich Albus Dumbledore oder so. Nein. Das ist er nicht. Naja, wie auch immer. Aber, also, das ist wirklich geil. Also, das ist, also der Colin Farrell ist, das ist wirklich super geil. Und wenn am Ende quasi dann halt gesagt wird, wer er ist, so, dann denkst du, wow, jetzt geht's ab. Jetzt ist die Kacke am Dampfen quasi. Jetzt wird 10 Minuten, jetzt kommt der Colin Farrell-Augenblick. Jetzt wird's so unglaublich geil. Und dann ist es einfach nur enttäuschend. Es dauert 15 Sekunden, es ist vorbei und du denkst dir, kann doch nicht euer Ernst sein. Wie kann man das so vor die Tonne werfen? Das ist wirklich so, das ist einfach David Yates, der das nicht kann. Das tut mir leid, aber der kann das nicht. Der kann einfach keinen großen Payoff machen. Das kann der nicht. Das ist genau wie in Harry Potter. Wo stirbt Sirius? 5. oder 6.? 5. Da stehen Voldemort und Dumbledore sich gegenüber. Ja. Also das Krasseste, was es geben kann. So, also wahrscheinlich ein Augenblick, auf den alle gewartet haben während des ganzen Films. Der Kampf dauert 45 Sekunden und ist unglaublich unspektakulär. Was soll das? Und genau das trifft auch auf Colin Farrell zu. Es wird bekannt, wer er ist. Man denkt, weil man kennt diese Figur aus den Büchern, man denkt, ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Und es ist einfach nur enttäuschend. Das ist, und es muss ja nicht mal lang sein, es reichen 3 Minuten. Aber einfach krass geile 3 Minuten. Bestes Beispiel, ich habe den Film vorgestern wieder gesehen. Und zwar, hast du Troja gesehen? Ja. So, Troja, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen, hat ziemlich viel Mist und unfassbar viel geilen Shit. Also Troja hat wirklich immer noch ein paar Szenen bei, wo ich bis heute sage, es ist seitdem nichts Besseres rausgekommen in dieser Hinsicht. Und die Szene, an die erinnerst du dich 100%, Achilles, Zweikampf gegen Hector. Ja, habe ich so, im Kopf. Das ist, bis heute ist das der beste Zweikampf, der jemals gedreht wurde. Also ich kenne keinen besseren, der ist perfekt, der ist auf den Punkt, der ist intens, das ist spannend und das ist dieser krasse Augenblick. So, du wusstest von Anfang an des Films, irgendwann werden Hector und Achilles gegeneinander kämpfen und Achilles ist dieser krasse Obermacker und du denkst, okay, es muss krass werden und dieser Kampf enttäuscht nicht. Der Kampf dauert, glaube ich, 3 Minuten, aber er ist einfach perfekt und dann hast du sowas im Harry Potter Universum, du baust eine neue Trilogie und der ist wahrscheinlich sogar 5 Teile auf. Und du verkackst es einfach so. Was soll denn das? Vor allem, das hätte dem Film überhaupt nicht wehgetan. Es hätte den Film nur auf jeder Ebene besser gemacht. Ganz kurz, hast du auch so ein Störgeräusch zwischendrin? Nee. Nee? Okay. Okay, gut. Dann machen wir weiter. Ja. Also es regt mich unglaublich auf, wenn man einen Film, der unglaublich Potenzial hat, einfach vor die Wand fährt. Vor die Wand fährt ist jetzt vielleicht übertrieben ausgedruckt, also ich würde dem Film eine 6 von 10 geben, so. Er ist nicht scheiße. Er ist auch besser als nur okay. Also er hat schon seine Augenblicke, verstehe mich nicht falsch. Aber der Film hätte, ach, fuck it, ich sag's, hätte unter meiner Hand eine 8 von 10 werden können. Wirklich, das ist ganz, ganz ehrlich. Gib mir dieses Geld und ich mach dir aus diesem Film eine 8 oder 9 von 10. Das ist kein Problem, weil die geilen Sachen, aus denen du schöpfen kannst, einfach unendlich sind. Ja, und die haben einfach das Potenzial krass vor die Wand gefahren. Der Film läuft Boxoffice-mäßig, vor allem, weil Thanksgiving dieses Jahr einfach glücklich fällt. Sie so ein 5-Tages-Wochenende quasi haben. Der Film wird Boxoffice-mäßig genug einnehmen, um Teil 2 und 3 auf jeden Fall zu legitimieren. Aber ich bin enttäuscht. Weil ich bin mit der Erwartungshaltung rangegangen, ich krieg da eine 8 von 10. Und am Ende war es eine 5 bis 6 von 10. Wegen dummen Gründen. Nicht mal wegen einfach großen Fehlern, sondern wegen einfach dummen Entscheidungen und Gründen. Soll ich ihn mir trotzdem im Kino anschauen? Doch, schon. Also allein für den Grund, dass es gab immer mal wieder Augenblicke, wo man dachte, ach ja, Harry Potter und ja, also weil man verbindet es halt mit der Kindheit und dann Und dann ist da halt so ein Muggel und sagt so, wie, es gibt Zauberschulen. Dann sagt die eine so, ja, die Blablabla-Schule, die beste Zauberschule der Welt. Und dann dreht sich Eddie Redmayne um und sagt, nein, die beste Zauberschule der Welt ist wohl Hogwarts. Und das ganze Kino applaudiert einfach nur in dem Augenblick, weil, ne, es halt Kindheit ist so. Und ich finde, allein deswegen sollte man so welche Filme, die mit Kindheit verbunden sind, im Kino immer gucken. Ja. Aber auf gar keinen Fall ein zweites Mal. Und ich würde ihn mir, glaube ich, auch nicht kaufen. Okay. Ja. Gut. Hast du Arrival schon gesehen? Nein. Okay. Hast du ihn schon gesehen? Nee. Ich weiß, dass Stefan ihn heute schaut. Ich bin auf jeden Fall, ich bin ultra gespannt. Ja. Also ich bin wirklich, also der Hype um Arrival ist bei mir immer, immer höher gegangen. Also wir haben ja, glaube ich, schon viermal darüber geredet. Ja, und bei mir auch. Und ich glaube auch von dem Zeitpunkt von, du hast noch nie was von dem Film gehört. Genau. Bis jetzt sind vielleicht 5 bis 6 Wochen vergangen und du bist schon sehr gespannt auf den Film, oder? Ja, weil mittlerweile ja auch schon das letzte Mal, als wir einen Podcast aufgenommen haben, ja, du mir schon erzählt hast, dass die Rotten Tomatoes Kritiken, dass er immer noch bei 95% steht oder so. Wo er, glaube ich, immer noch steht. Wie es mittlerweile ist, ja, genau. Und mittlerweile kriegt er ja auch eine Öffentlichkeit und immer mehr Leute sagen, ja, Arrival und so weiter. Ohne, dass sie groß Werbung gemacht haben. Und das spricht ja auch schon mal für einen Film. Auf den freue ich mich wirklich. Also den möchte ich ja, auch noch im Kino sehen. Ich mich auch. Vor allem auch, wenn man sich mal die ganzen Aussagen durchliest. Die ganzen Fazits, die da immer stehen. Ich glaube, in so gut wie jedem Fazit bei Rotten Tomatoes, in jedem zweiten, steht irgendwie drin, einer der intelligentesten Filme, die seit Jahren rausgekommen sind. Und ich glaube, die meisten sagen sogar, der intelligenteste Science-Fiction-Film seit 10 Jahren. Oder sowas. Und es fehlt an intelligenten Filmen. Ja. So, deswegen, also auf jeden Fall gib mir Arrival. Also ich freue mich unfassbar auf diesen Film. Ja. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass Rogue One nur noch 3 Wochen entfernt ist. 3 Wochen? Ja, ja. Stimmt. Und der Vorverkauf der Karten startet am 28. um 0:01 Uhr. Okay. Ich sag's nur. Was nochmal ein schöner Abschluss werden wird. Und ja, aber in der Woche darauf kommt der Assassin's Creed. Der absolute Superfilm. Schauen wir uns den in der PV an? Wir gucken uns den in der PV an. Bitte was? Wir gucken uns den an in der PV auf jeden Fall. Okay, alles klar. Können wir eigentlich wählen zwischen Donnerstag und Mittwoch? Waren da 2 Daten angegeben? Ja, ich habe ein bisschen drunter waren 2 angegeben, 2 unterschiedliche. Ach so, nee, aber ich glaube nicht. Also ein Datum war für Berlin. Ich schaue nochmal, welches das war. Da ist aber angeschlossen und man muss mehr oder weniger zu beidem hingehen oder man meldet sich für beides an. Da ist noch die Pressekonferenz vorgeschaltet, ne? Das heißt, wenn, dann gehen wir zu beidem. Und ich werde diese Frage stellen. Ich bin es vollkommen ernst. Und wir können das ja aufnehmen. Also du kannst mit dem Handy aufnehmen, wie ich die Frage stelle. Ja, und ich dann, kann auch so einen Camcorder dann, mitnehmen. Ja, genau. Und dann laden wir das bei Filmexo hoch. Ja. Ist natürlich die Frage, ob wir eine Akkreditierung bekommen, beziehungsweise ob wir hinkommen. Aber ich schicke mal die Einladung aus. Nicht die Einladung. Nö, aber ganz ehrlich, das ist doch eine ganz legitime Frage. Ich werde mich da melden und ich werde sagen, wieso man das Marketing und die Trailer so unglaublich merkwürdig angegangen ist. Vor allem, weil man einfach ein halbes Jahr davor mit dem Beispiel Warcraft schon genau gesehen hat, wie man es nicht macht und wieso man diesen blöden Fehler da begangen hat, so ungefähr. Und dann müssen die halt darauf antworten. So. Ja. Und ich kenne die Boxoffice-Zahlen und die können sich da auch nicht rausreden. So. Also das ist das wird interessant. Das wird auf jeden Fall lustig, John. Wir können es dann leider nicht mehr sehen lassen danach. Das ist vorbei. Achso, wir können ja hier noch ein bisschen anteasen, was die Frage sein soll. Wir wollten nämlich fragen, wie die Idee zustande kam oder die Entscheidung, dass man im Assassin's Creed-Trailer Kanye West-Musik benutzt. Genau. Wobei ich sagen muss, welche Musik auch immer das in dem zweiten Trailer ist, die ist nicht besonders besser. die ist echt genauso beschissen. die haben sich echt keinen Gefallen getan. Also, sorry, große Studios haben noch nicht herausgefunden, wie man eine Videospielverfilmung vermarktet. Haben sie nicht. Haben sie nicht rausgefunden. Ist für die immer noch ein Rätsel. Wie ist Warcraft eigentlich am Ende, wie ist die Bilanz gewesen? Du hast gesagt, asiatischer Markt kommt noch und so weiter. Naja, also es ist bei Warcraft wirklich sehr, sehr komisch und ich muss sagen, mein Mitbewohner ist immer sehr, sehr sauer, weil er sagt, dass es halt wirklich Videospielfilm-Bashing ist. Aber dass es diesmal mit Kritik zu tun hat, sondern dass es wirklich Bashing ist. Dass einfach die USA nicht wollen, dass Videospielverfilmungen funktionieren. So. Hm. Und ich sehe das langsam wirklich auch so. Also zum einen gab es ja bei dem Kritikenspiegel, was Warcraft angeht, eine unglaubliche Trennung. So, also wenn man sich den Kritikenspiegel von den USA anguckt, ist der irgendwie bei 2 von 10. Und der Kritikenspiegel von dem ganzen Rest ist irgendwie so 6 bis 7 von 10. Und also so ein unglaublicher Unterschied. Das kann nicht normal passieren. Das ist so. Und wenn einfach Leute in ihr Fazit reinschreiben, dass der Super Mario-Film aus den 90ern besser ist, dann ist es sorry, aber du weißt dann, dass das Schwachsinn ist. Ja. Also du weißt bereits nach, ist ja wirklich so, weil wir kennen ja den Anfang von dem Film, du weißt nach 3 Minuten von Warcraft, dass es kompletter Bullshit ist. Und dass der Film inhaltlich muss er ja jetzt nicht jedem gefallen, aber auf jeden Fall handwerklich und optisch eine absolute Wucht ist. Und deshalb haben einfach alle amerikanischen Kritiker wirklich, die haben den ja komplett zerrissen und also wirklich, wirklich teilweise lächerliche Sätze gemacht, die sich auch einfach über die Gaming-Community lustig machen und so weiter. Und das finde ich nicht okay. Und also letztendlich, der Film hat 160 Millionen gekostet in der Produktion und hat marketingmäßig nochmal 80 bis 90 Millionen gekostet. Also sprich, wenn wir von den höchsten Ausgaben ausgehen, so, dann wurde in Warcraft 250 Millionen investiert. Mhm. So. Der Film hat 442 Millionen weltweit eingenommen und ist damit der erfolgreichste Videospielfilm aller Zeiten. So viel erstmal gesagt. Ein bisschen weniger, also normalerweise gehen 50% der Einnahmen an die Kinos und 50% kommen ans Studio zurück. Weil aber der Film von Legendary Pictures produziert wurde und Legendary Pictures einen bestimmten Deal hat mit dem chinesischen Markt, weil Legendary nämlich in China an die Börse gegangen ist oder in China sich eine Unterfirma gekauft hat, irgendwie sowas auf jeden Fall, kommt zu Legendary von den Einnahmen aus China 60% zurück und nicht nur 50%. Mm, okay. Und die Einnahmen von China liegen bei 220 Millionen. Mm. Das heißt, der Film hat die Hälfte seines gesamten Geldes in China eingenommen. Okay. So, das heißt, also von der Gesamtsumme 442 Millionen müssten wir jetzt die Hälfte nehmen, ne? Weil die Hälfte kommt ja zurück, sind 221 und das kann man ein bisschen hochpacken noch, weil sie aus China 60% bekommen. Also sagen wir mal, 235 Millionen Dollar hat Warcraft wieder reingeholt und 250 Millionen haben sie ausgegeben. Das heißt, sie haben 15 Millionen Minus gemacht. Das wäre bei keinem anderen Film so oft kommuniziert worden. Also, ich kenne Box Office in- und auswendig. Und bei einem Pacific Rim, ja, der 190 Millionen gekostet hat, nur in Produktion. Also, Pacific Rim war auf jeden Fall teurer als Warcraft. Aber 40 Millionen weltweit weniger eingenommen hat, wurde nicht einmal diskutiert irgendwo, ob vielleicht durch die Marketingkosten und so weiter der Film eigentlich Minus gemacht hat. Weil Pacific Rim hat zu 100% mehr Minus gemacht als Warcraft. Aber das steht nirgendwo. Aber bei keinem Film, wo es nach außen hin für jeden Autonormalverbraucher so krass danach aussieht, als hätte er Plus gemacht. Ne? Mhm. Also wenn jetzt nicht ich, sondern jeder andere diese Seite aufmacht und da steht Produktionsbudget 160 Millionen, eingespielt 440, denkt jeder Mensch, der Film war ein Erfolg. Jeder. So. Mhm. Aber bei der Wikipedia-Seite, auf jedem Artikel, auf jeder Seite, immer ganz explizit, ganz fett, ein ganzer Absatz, immer, aber obwohl er der erfolgreichste Videospiel aller Zeiten ist, hat dieser Film Minus gemacht. Der Grund ist, das ist das Budget, das ist das Budget, so viel kommt zurück. Das heißt, unterm Strich war Warcraft eine Enttäuschung. Auf jeder Seite. Würde bei keinem anderen Film stehen, bei keinem anderen Projekt. Niemals. Steht nur bei diesem Film. Und das nervt mich so unglaublich doll. Weil es ist einfach unfair. Sie treten ein gesamtes Genre mit den Füßen und lassen es einfach nicht zu, dass da interessante, tolle Projekte entstehen. Ja. So. Aber unterm Strich kann man eigentlich sagen, Warcraft war ein Erfolg, meiner Meinung nach. Ja. Weil mit, ja. Home-Media-Sales werden die das wieder reinholen. Mhm. Auf jeden Fall. Also Blu-rays, DVDs, Digitals und so weiter. Die Spielerzahlen bei Warcraft sind wieder sehr krass nach oben gegangen. Also unterm Strich finde ich war Warcraft ein ziemlich guter Erfolg. Mhm. So. Aber ich finde es schade. Ich finde es einfach blöd, wie sie damit umgehen. Ich finde, das sollte man nicht machen. Gut. 10 Minuten Rage zum Ende hin. Ja. Ich bin mir treu geblieben. Ja. Ich könnte jetzt noch fragen, ob du den Trailer, wie heißt der? Ich glaube, der ist nur Kong oder King Kong. Kong ja, habe ich gesehen. Auf jeden Fall. Aber ist egal. Machen wir ein andermal. Gut. Jo, alles klar. Tim, hat dann, mich gefreut. Würde ich sagen, reißen wir es hier ab. Genau. Von mir heißt es chill mit Ö. Teilt, folgt, liked und genau. Hört an. Fragen, Anregungen, alles Mögliche an podcast@filmexe.com. Und nächstes Mal können wir dann hoffentlich auch ein bisschen was zu Arrival sagen. Genau, und an Friedel von Grimm, wir haben uns einen Kommentar durchgelesen. Und ja. Wo hat sie nochmal geschrieben, wir sollten uns schämen, dass wir irgendwas Almost famous. Ja, ich schäme mich nicht. Ja, aber danke, dass du so interaktiv bist. Muss man ja auch mal sagen, Friedel von Grimm, wir finden das super, dass du immer so viel schreibst und so weiter. Wir finden das wirklich, wirklich gut. Aber ich schäme mich nicht. Ja, ja, genau. Gut. Alles klar. Dann bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.